know what? Or die. Hallo, hier ist DIY or Die, die Sendung gegen esoterische Hippie-Scheiße und Wohlfühlgedöns. Und weil uns nichts Schönes umgibt, haben wir soeben als Intro Living in Darkness von Agent Orange gehört. Genau. Ja, nach diesem wunderschönen Song geht's wunderschön weiter mit einer aktuellen Platte. Und zwar ist die neue LP von Hysterese aus Tübingen endlich erschienen. Ja, nach Jahren haben sie endlich eine zweite LP rausgebracht. Da freuen wir uns alle, bestimmt auch Hysterese selber, dass sie wieder was Neues am Start haben. Erschienen ist die selbstbetitelte neue LP auf zwei Labels, auf Taken by Surprise und Sabotage Records. Und ja, sehr schön ist die Platte geworden, ist ein Stück poppiger und ein Stück rockiger als die erste, wie ich so finde, aber sie wird auch nach mehrmaligen Hören, und die läuft jetzt bei mir schon, ja, seit einiger Zeit, fast so alle zwei Tage, wird nicht langweilig, sondern wird immer cooler, also wieder sehr, sehr große Hits, sehr viel Spaß hab Potenzial, also aber eben keine Lieder, die zu gefällig wären, sondern wirklich schöne, richtig gute Pop-Punk-Songs. Genau. Der Song, den ich euch vorspielen werde, heißt Angst oder Angst. Da das ein englischer Text ist, wird es vielleicht Angst heißen. Genau, das ist gleich der Opener der Platte. Und ja, viel Spaß. Hysterese, Angst von der aktuellen LP. Das waren Hysterese aus Tübingen mit dem Song Angst von ihrer aktuellen selbstbetitelten LP, erschienen auf Sabotage und Taken by Surprise. Weiter geht's mit einer neuen Punk-Veröffentlichung, wieder was sehr poppiges, dieses Mal aus Barcelona und Wien. Die neue EP von Suicidas mit dem Titel No Nos Mata la Muerte ist erschienen auf Nostalgia Records. Genau, ja, sehr schöner, poppiger, melodischer Punk mit spanischen Vocals. Die Sängerin kennen vielleicht einige von euch auch von ihrer anderen sehr guten Band Ruidosa Immundicia. Also, aber bei Suicidas eben um einiges melodischer und langsamer auch. Genau. Von der 7-Inch hört ihr den letzten Song der B-Seite, Vertigo, und es ist ein wunderschöner Punk-Song zum, ja, schönen Tanzen. Viel Spaß mit Vertigo, Suicidas, Barcelona, Wien, Punk. Das waren Suicidas aus Barcelona und Wien von ihrer aktuellen EP mit dem Song Vertigo. Genau, zwei aktuelle Punk-Scheiben. Ich habe noch zwei Wiederveröffentlichungen von Punk-Hardcore-Scheiben aus den 80ern dabei. Los geht's mit einer absoluten essentiellen Euro-Hardcore-Scheibe, und zwar der Schlag-EP von Heimatlos. Das war die erste Veröffentlichung von Heimatlos aus Paris, eine der ersten und wahrscheinlich auch die beste Hardcore-Punk-Band der 80er aus Frankreich. Absolut großartiger, politischer, wütender Euro-Hardcore mit verschiedensten Sprachen, von Französisch bis Polnisch bis Englisch bis Spanisch, also wirklich die ganze Palette durch, Heimatlos, international eben. Von der EP hört er den zweiten Song der A-Seite, Varsovie, also Warschau, ein sehr mitreißender antifaschistischer Song über Warschau im Zweiten Weltkrieg. Viel Spaß mit Heimatlos und Varsovie. Ah, und vielleicht soll ich noch erwähnen, wo die Platte wieder veröffentlicht wurde, das habe ich jetzt ganz vergessen, und zwar Euthanasie Records aus Frankreich hat die Platte wieder veröffentlicht. Euthanasie Records, checkt das mal aus, da wurden auch viele andere alte Franzosen Hardcore- und Punk-Platten wieder veröffentlicht. Aber jetzt genug geplappert, viel Spaß mit Heimatlos und Varsovie. Oh, Das waren Heimatlos aus Paris mit dem Song Varsovie von der Schlag-EP aus den 80er Jahren, wieder veröffentlicht jetzt und wieder erhältlich in guten Kisten. Genau. Noch eine Wiederveröffentlichung, gerade noch die 80er erwischt von 1989, und zwar die dritte LP von Razzia mit dem Titel Menschen zu Wasser. Die wurde jetzt auf dem Hamburger Label Kulturschock wiederveröffentlicht. Lohnt sich genauer anzugucken, dieses Label, weil auf diesem Label sind auch verschiedene andere Razzia-Scheiben wiederveröffentlicht worden, unter anderem die legendäre Ausflug mit Franziska, eine Live-LP und auch eine Best-of-Compilation mit dem Titel Rest-of, wo verschiedene rare Sampler-Tracks, Demo-Sachen und so weiter drauf sind. Also unbedingt auschecken, kulturschock.de ist die Seite des Labels. Und eben jetzt ganz, ganz frisch erschienen Die Menschen zu Wasser von 1989. Also da ist gar nichts mehr eigentlich mit Früh-Razzia, was man vielleicht noch von der Tag ohne Schatten kennt. Also man hat sich von wilden Punk und fast schon Hardcore komplett verabschiedet und widmet sich wirklich eher sehr experimentellen Post-Punk, das aber trotzdem mit den gewohnt guten Razzia-Texten. So, auch der Song, den ich euch vorspiele, ist der letzte Song, Crowds, ein wunderschöner Song über Deutschland und vor allem über Deutsche. Und genau, checkt aus die Platte und vor allem auch das Spätwerk. Ich möchte mich ja am liebsten ohrfeigen, dass ich erst zu spät mich an das Spätwerk von Razzia rangemacht habe, weil ich da jahrelang viel verpasst habe. Genau, aber jetzt genug geblabbert. Razzia mit Crowds von der Menschen zu Wasser. Viel Spaß. Gegen die Liebe erfährt, Das waren Razzia aus Hamburg mit dem Song Crowds von der Menschen zu Wasser. Ursprünglich erschienen 1989 und jetzt wieder veröffentlicht worden von dem Hamburger Label Kulturschock Records. Und jetzt geht's weiter wieder mit aktuellem. Genau, ich übergebe die Moderation. Aber wir bleiben im selben Studio. Genau, es kommen jetzt wieder ein paar neue Sachen. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Als erstes hören wir Safe Words aus Minneapolis. Die LP ist auf Deranged Records rausgekommen und es ist wieder mal so schöner, melancholisch, atmosphärischer, waviger Post-Punk mit sehr unterkühltem Gesang. Und es sind sowohl treibende, catchy Songs auf der Platte, als auch eher so ein bisschen schleppendere, verstörendere Songs. Zum Beispiel das letzte Lied auf Future is Cold, was ein sehr, sehr guter Schlusssong ist. Wir hören jetzt aber einen von den bisschen treibenderen Songs, und zwar Escape from the Modern World. Bitteschön. Safe Words. Waren Safe Words mit Escape from the Modern World. Da spielt übrigens der Gitarrist von Void Kampf mit, was man ein bisschen hört, wie ich finde. Und ich finde das sehr geil. Auch diesen Gesang, der so ein bisschen versucht, Joy Division-mäßig oder so zu sein. So, das ist sehr gut. Die nächste Platte, die ich mitgebracht habe, geht in eine ähnliche Richtung. Vielleicht ein bisschen punkiger, sind Institute aus Austin, Texas, auch auf Deranged rausgekommen. Ist eine self-titled 12-inch mit Leuten von Wickens zum Beispiel, aber eben ein anderer Sound. Und es ist ja eben noch so eine Band mit sphärischem Post-Punk und bedient die Weltuntergangsromantik. So ein bisschen Crisis-ähnlich, hymnenhaft, und aber rotziger und dreckiger als jetzt eben zum Beispiel Safe Words. Auf der Platte sind 6 Lieder. Und wir hören Narrow and Straight. Und es geht so. Ah! Das war ein Institute mit Narrow and Straight. Und ja, wie versprochen, ein bisschen rotziger und nöliger, vor allem dieser Gesang. Sehr schön. Als nächstes habe ich Flash World mitgebracht. Das ist eine 12-Inch, die auf La Vida Es und Moose rausgekommen ist. Das ist auch ja sehr melancholischer, leicht schräg verstörender Punk, der auch wieder so ein bisschen diese Spät-70er Post-Punk Ecke aufgreift. Sehr lyrische Texte, manisch. Die Texte sind sehr, sehr schlicht und kurz gehalten und es wird immer wieder irgendwas wiederholt, teilweise mit Synthesizer. Hier ist der Gitarrist von Limpwrist mit dabei. Als Nebeninfo, ansonsten sehr minimalistisches Schlagzeug und zwischendurch sind eben so sehr, sehr catchy Songs, wie zum Beispiel Reckon and Know, und dann Songs, die ein bisschen punkiger und gehetzter sind, wie der, den wir gleich hören. Ich wollte hier noch was zum Layout sagen. Bei den anderen beiden Platten, die ich gerade vorgestellt habe, gibt's nicht so viel zu sagen. Es sind bei Safe Words ist zum Beispiel kein Textblatt mit dabei, so, naja. Bei Institute ist ein Textblatt mit dabei. Allerdings kann man die Texte nicht wirklich lesen, also ich kann die Schrift leider nicht entziffern. Bei Flashworld sind die Texte mit dabei und es sind sehr schöne, markante Schwarz-Weiß-Fotos mit abgedruckt, die aus einem Camera Magazine von ungefähr, also irgendwann aus den 70ern sind. Und es ist sehr schlicht, aber sieht sehr schick aus. Es gefällt mir sehr gut. Auf der anderen Seite von dem Textblatt, was man dann so als Poster verwenden könnte, ist ein stark unterbelichtetes, expressionistisches Foto von einer Hand und irgendeinem Hintergrund, der ein bisschen eher Hippiesk-Lava-Lampen-mäßig wirkt. Die Schwarz-Weiß-Fotos sprechen mich mehr an. Wir hören jetzt den Song A Trip to the Living Ice Age von Flashworld. Flashworld mit A Trip to the Living Ice Age und hier ist immer noch DIY or Die auf Radio Z 95,8 Megahertz. Als nächstes habe ich jetzt eine 7-Inch von einer deutschen Band mitgebracht, nämlich Kenny Kenny OO aus Leipzig. Rausgekommen auf Contrast und Emancipunks Records. Vier Frauen aus Leipzig mit sehr melodischem Abtempo-Punk mit mehrstimmigem Gesang. Ziemlich geil und jetzt dürft ihr ein bisschen tanzen. Auf der 7-Inch sind vier Songs drauf. Wir hören Time Trap, Kenny Kenny OO. Yeah. Time Trap von Kenny Kenny. Oh, oh, ich hoffe, ihr habt ordentlich gezappelt. Als letztes kommt dann heute der heftigste Song aus meinem Set. Und zwar habe ich mitgebracht Hysterics. Dass ich die verpasst habe, habe ich in der letzten Sendung schon ausgiebig bejammert. Es ist ganz fürchterlich. Es ist nahezu tragisch. Ich habe die... Ich glaube, das ist die zweite 7-Inch von denen, die Can't Live 7-Inch mitgebracht, rausgekommen auf Miladies Records, sind vier Frauen aus Olympia, Washington, und es ist sehr schneller, sauwütender Hardcore, sechs Songs auf dieser 7-Inch, die meisten sind unter 2 Minuten. Es gibt einen, der dann doch ein bisschen länger ist, Please Sir, der ist auch eher so ein bisschen mit Tempo, depressiv und noch fieserer, angsteinflößenderer Gesang. Und wir hören, um die Thematik meiner Sendungseinleitung aufzugreifen, das Lied No Vision, kleiner Textauszug, not so bad here all alone, I follow me wherever I go, but it don't feel like anywhere's home. Hysterics mit No Vision. Das waren Hysterics. So schnell kann es vorbei sein. No Vision von ihrer Can't Live 7-Inch. Und jetzt kommen wir zum Veranstaltungskalender für den, wann fängt es denn an? Im Juli. Ja. Im Juli könnt ihr folgende Sachen unternehmen. Zum Beispiel geht's los am Freitag, den 4.7. Genau, und der 4.7. ist ja, wie ihr alle wisst, ein ganz besonderer Tag. Ist nämlich, da feiert man in den USA den Independence Day. Und da dachten sich verschiedene Freaks aus dem Projekt 31, machen wir doch einen amerikanischen Abend an diesem Tag. Das Ganze wird starten mit dem Film Another State of Mind von 1982, eine Punk-Dokumentation über die US- und Kanada-Tour von Social Distortion und Youth Brigade. Und genau, das beginnt mit dem Film und danach dann Bar-DJing mit Meister Glanz, der legt Ami-Hip-Hop auf, und General Sherman, der legt American Music auf, genau. Auf jeden Fall wird es ein lustiger Abend, und vielleicht gibt es ja noch ein bisschen amerikanische Specials. Ja. Snacks. Und Softdrinks. Ja. Zum Abwinken. Ja, genau. Ja, weiter geht's dann am Samstag und Sonntag. Das ist ein zweitägiges Festival. Jetzt kommt hier das Kontrastprogramm zum amerikanischen Abend. Und zwar das Queer as Unicorn Festival. Am Samstag ist Party ab 23 Uhr mit dem DJ-Team Crime aus Berlin, und Eve Massacre legt auch noch auf. Am Sonntag wird's dann ein bisschen theoretischer. Es gibt einen Film und einen Vortrag zum Thema Queer. Und noch weiteres Rahmenprogramm. Weitere Infos dazu verlinken wir auf unserem Blog, weil das jetzt zu umfassend ist, um das detailliert zu erklären. Dann geht's weiter mit dem Festival-Kram. Der Sommer ist da. Und zwar Donnerstag, Freitag, Samstag, also 3 Tage. Ja. 10.11. Juli in Herrenberg. Genau, Herrenberg bei Stuttgart, dort ist ein wunderschönes Jugendhaus und dort findet wie jedes Jahr das New Direction Festival statt, was wir euch wärmstens ans Herz legen wollen. Drei Tage Hardcore, Punk und ja alles, was sich in diesem Spielraum bewegt. Bands aus der ganzen Welt, die dort auch spielen. Um ein paar Namen zu nennen, werden spielen die eben gehörten Hysterese und Suicidas. Dann die England Anarcho-Punk-Legenden The Mob und die England Skinhead-Legenden Hardskin. Dann als weitere Bands noch Ruidosa Immundicia, Torso, verschiedenste Bands aus ganz Europa. Ich habe vorhin noch rumgeprahlt, ich kann die Bands auswendig. Jetzt fange ich schon an zu straucheln und habe nur meine Lieblingsbands genannt. Also da spielen auch noch andere Bands, möchte Andi sagen. Ja, sehr viele, genau. So viele, dass es gar unübersichtlich ist. Zudem wird es noch neben dem ganzen Bandzeug... Aber das findet ihr auch selber raus. Genau. Aber wisst es wahrscheinlich sowieso schon. Ja. Aber trotzdem sei dieses Festival sehr ans Herz gelegt. Ja. Nämlich, es gibt nämlich auch noch ein Fußballturnier, einen Skate-Contest. Das ist das Allerwichtigste. Das Fußballturnier ist dort super und ist auch sehr wichtig. Und was gibt es noch? Ja, Vorträge, Workshops und. Also alles, was zu einem Punk-Festival so dazugehört. Und genau, und immer sehr schöne Stimmung. Hoffentlich dieses Mal auch schönes Wetter. Letztes Mal gab es nämlich Schlammschlacht. Das war... schlimmer als bei Woodstock. Also, ich wollte gerade sagen, ist dann auch schon wieder so hippie-mäßig. Ja, voll. Ja. Und da zum Glück sehr wenig Hippies sind, hat es leider ein bisschen vielen Leuten auf die Stimmung geschlagen. Aber dieses Mal ist doch hoffentlich im Juli mit Sonnenschein und Hitze zu rechnen. Hoffe ich. Also ich bin ja Hitze-Fan, aber ja, egal. Blablabla. 30 Grad ist kein Sommer. Genau. Wir haben vorhin, habe ich ja schon versucht, Bands aufzuzählen. Zwei habe ich absichtlich nicht genannt, weil wir die jetzt hören werden, richtig? Das ist richtig. Fängst du an? Dann starte ich erstmal mit einer Band, die wir das letzte Mal eigentlich schon vorstellen wollten. Genau, wegen der Puckräuber. Genau, wir haben sie sogar vorgestellt, aber nicht gespielt. Und zwar geht es um Midnight Crisis aus Leipzig. Ich habe das letzte Mal schon was dazu gesagt, also am besten ladet ihr euch unsere Sendung vom letzten Mal runter und hört euch an, was ich über diese Band... Man muss sie gar nicht runterladen, man kann auf einen Player drücken. Ah ja, stimmt, auf einen Player drücken. Ja, man muss nur noch klicken. Auf jeden Fall hört euch das an, ich werde mich nicht wiederholen. Der Song, den ihr jetzt hört mit Puck, ist Ulkopurlinen. von Midnight Crisis, genau. Und danach sagt meine werte Kollegin noch etwas über eine andere sehr gute Hardcore-Band, die dort noch spielt. Genau, wir hören dann noch ein anderes Beispiel. Genau, für also Midnight Crisis, live zu sehen am New Direction und jetzt... wo spielen die nochmal? Am New Direction. Ah, okay. New Direction. Ja, viel Spaß mit Midnight Crisis. Dann Midnight Crisis mit Puck. Mit Puck und Ulkopuolinen von ihrer 7-Inch Finnen Punk aus Leipzig. Genau, live zu sehen am New Direction. Wir sind immer noch am New Direction, was Direction-Propaganda. Was am 10., 11., 12. Juli stattfindet. Und da spielt noch eine Band, die du jetzt noch kurz vorstellst. Mm, und zwar Catholic Guild aus Graz, Österreich. Und die spielen im September in Nürnberg, kann ich schon mal vorab ansagen. In der Sendung vor diesem Konzert werde ich dann auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir hören uns jetzt einfach von Catholic Guild, von ihrer Futile Attempts, 7-Inch, den Song Deranged an. Und ich hoffe, dass das jetzt klappt, weil die Platte habe ich nämlich noch nicht. Und jetzt habe ich die hier als MP3 mitgebracht. So, genau. Okay, Catholic Guild. Catholic Guild mit Deranged und die spielen, wie noch nicht oft genug erwähnt, auf dem New Direction. Genau. Und am Tag danach spielen zwei Bands in Fürth, die auch auf New Direction spielen, nämlich The Love Triangle aus UK und Fluffers aus Berlin. Neue Band aus Berlin mit vielen altbekannten Gesichtern. Bin schon gespannt, noch nicht live sehen können. Also Leute von Modern Pets, Diät und so weiter, den ganzen hippen Berlinern. Genau. Es war gar nicht so böse gemeint, wie es klang. Genau. Weiter geht's. Ja. Am Freitag, den 18. Juli in Nürnberg im Café, im Zentralen Café mit... Genau, mit drei Bands, drei heftigen Hardcore-Bands, und zwar Torso aus USA, Leute von Punch, glaube auch Leute von Holy, ja, Hardcore. Danach noch eben genannte so, Holy, Hardcore. Auch Hardcore aus Italien, und dann La Quiet, so ein Screamo-Hardcore, auch aus Italien, also ein harter Hardcore-Abend, genau, im Kaffee. Genau. Und das waren unsere Veranstaltungshinweise für den Juli, wie immer völlig unvollständig. Und ansonsten bleibt uns nur noch darauf hinzuweisen, dass die nächste Sendung am Montag, den 28. Juli, stattfindet. Und jetzt haben wir noch so ein bisschen Zeit. Deswegen haben wir uns vorhin überlegt, dass wir als Outro nochmal einen Song von Safe Words anhören, nämlich den letzten Song auf dieser Platte, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Our Future is Cold. Es ist alles völlig verloren und nichts Schönes umgibt uns. Wirklich nicht. Doch, natürlich schon, aber es gibt sehr viel Unschönes, und Punk ist ein tolles Ventil, und deswegen nieder mit diesem ganzen liebevollen Kram. Safe Words mit Our Futures Co. Jo. Tschüss. Ciao. Bis. Bye bye. So long. Adieu. Adios. See you later.